Mein Name ist Marius Drescher und ihr hört die vierte Folge vom Hörenswert Back-to-Back Podcast. Ja, vielen Dank. Heute zu Gast Marius Drescher. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vorbeigekommen bist. Gerne. Du bist erst 18 Jahre jung und hast schon einige Releases hinter dir und bist auch schon einigermaßen bekannt in der Szene. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie bist du ursprünglich überhaupt zum Produzieren gekommen? Ja gut, es fing an mit 13 oder 12. Ich habe halt auf YouTube einen Typ gesehen, der mit einer Software Musik gemacht hat. Und ich dachte mir, hey, das kann ich doch bestimmt auch. Hab mir die Software runtergeladen und naja, ich konnte es natürlich nicht, weil ich erstmal erschlagen war von den ganzen Möglichkeiten. Ja, irgendwie hat es mir aber dann doch Spaß gemacht, dann immer die Lösungen zu suchen. Und ja, das hat sich dann halt so weit entwickelt, dass ich das jetzt ja leidenschaftlich als meine Lebensaufgabe betrachte. Und was war das für ein Programm, das erste Programm, was du damals ausprobiert hast? FL Studio oder Fruity Loops, wie es manche Leute nennen. Ah. Und mittlerweile hast du aber auch was anderes ausprobiert oder benutzt du das immer noch? Oder? Ja, mittlerweile benutze ich Ableton Live, einfach aus dem Grund, weil ich mit der Arbeitsweise besser zurechtkomme. Es ist halt genau auf meine Bedürfnisse angepasst. Du hast halt dieses Drag and Drop, hast du ganz oft, das kannst du ganz oft verwenden. Und generell, mir macht es einfach mehr Spaß oder ich kann meine Ideen schneller in Ableton umsetzen als in FL Studio. Und was hast du sonst an Equipment bei dir im Home-Studio dabei? Also in meinem Kinderzimmer stehen, ja, was steht da? Also im Prinzip mache ich fast alles nur mit der Software. Ich habe halt ein paar Lautsprecher, ein paar Kopfhörer, ein Audio-Interface, also eine Soundkarte, wo ich zum Beispiel Gitarre anstöpseln kann. Ja genau, dann Gitarre und Bass habe ich zu Hause stehen. Genau, zwei Kassettenspieler, also Kassettendecks, wo ich halt ganz viel mitarbeite im Sinne von Samplen. Das heißt, ich suche mir alte Kassetten, nehme das, was auf der Kassette ist, nehme ich auf und zerstückel das Aufgenommene, ordne Sequenzen neu an, spiele das auf dem Keyboard und so weiter. Das mache ich halt auch ganz viel mit Platten. Ich habe ganz viele alte Jazzplatten und so. Und ganz neu eine Bandmaschine. Dann würde ich sagen, stellen wir einfach mal einen Song oder einen Track von dir vor, der auch relativ bekannt ist, und zwar Love. Von dem gibt es auch einen ganz schönen Alex Q Remix. Unter anderem, ja. Es gibt auch noch. Wer hat noch einen Remix gemacht dafür? Es gibt einen Remix von Alex Q, dann von Raumakustik, den wahrscheinlich die meisten Leute kennen. Dann gibt es noch einen Remix von meinem super guten Freund Maxwell Smart, den leider keiner kennt. Und dann gibt es noch zwei unveröffentlichte Remixe. Da gucken wir mal, was wir damit machen. Okay, ja, super. Dann würde ich sagen, hören wir uns ja einfach mal an. Okay. einer der relativ erfolgreichen oder bekannten Songs. War das auch so der erste Erfolg für dich mit Love oder? Ja, schon. Also auf Love habe ich sehr, sehr viele positive Resonanzen bekommen. Das hätte ich gar nicht mit gerechnet. Das war das erste Release auf Pure, also auch von dem Label Pure Records an sich. Und es war halt, in der ursprünglichen Version ist es halt zusammen mit einem anderen Track nur auf Beatport rausgekommen. Und jetzt haben wir vor zwei Jahren haben wir dann uns überlegt, hey, Pure hat jetzt Geburtstag und wir wollen jetzt auch Vinyl machen. Und dann hat mich der Markus, also der Mojito, von Pure Records angefragt, ob ich nicht Lust hätte, was dazu beizusteuern, weil ich halt auch den generell das erste Release bei denen veröffentlicht habe. Und dann sind wir halt darauf gekommen, ob es vielleicht cool wäre, eine Remix-EP zu machen zu dem Track Love. Mhm. Und ja, gesagt, getan. Und dann haben sich der Alex Q, die beiden Jungs von Raumakustik und mein Freund Maxwell rangesetzt und ja, dann wurde geremixed. Was sind denn generell deine Einflüsse, wenn du produzierst? Was hörst du privat sozusagen? Das hat sich in der letzten Zeit halt stark verändert. Früher habe ich halt auch das gehört, was ich produziert habe. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel von Alex Q gehört, von dem ihr gleich auch noch einen Song hören werdet, der mich sehr inspiriert hat. Stimming fand ich immer sehr schön. Solche Sachen. Mittlerweile ist es so, dass ich mich von der elektronischen Musik ja fast komplett verabschiedet habe. Ich höre jetzt in letzter Zeit privat, das darf man ja gar nicht sagen eigentlich, deutschen Hip-Hop. Oder generell Hip-Hop. Also deutschen Hip-Hop am liebsten. Es gibt dann auch ein paar Ami-Rapper, die ich ganz gut finde. Okay, eigentlich nur Drake. Und welche deutschen Rapper sind das so? Welche Interpreten? Wenn du ein, zwei nennst. Tour kennen vielleicht die einen oder anderen von euch. Tour finde ich sehr, sehr gut. Raf Camora, beziehungsweise Raf 3.0 mittlerweile, finde ich auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut. Ich bin ein richtiger Fanboy von dem Typ. Weil er halt, also erstmal ist halt das, was er sagt, finde ich halt treffend, wie er es sagt. Und generell der ganze Charakter an sich ist halt jemand, mit dem ich mich auch ein bisschen identifizieren kann. Und du hast ja auch sozusagen noch ein anderes Projekt nebenbei laufen, was sich mehr mit dem Hip-Hop beschäftigt, und zwar Dr. Escher, sozusagen dein Alias. Genau. Ja, ist halt eigentlich nur ein Spaßprojekt gewesen. Macht halt, also mit meinem Dr. Escher Synonym mache ich halt so Hip-Hop-Sachen aller Art. Also wirklich aller Art. Ich mache manchmal so wirklich Oldschool-lastige Sample-Songs. Manchmal spiele ich halt Gitarre ein und mache ganz ruhig und alles. Also es ist sehr unterschiedlich. Mittlerweile ist es aber so, dass aus diesem Spaßprojekt mehr oder weniger mein Hauptprojekt geworden ist. Also früher warst du sozusagen in der Deep House Szene und jetzt bist du davon ein bisschen abgekommen. Wie kam das denn? Es hat halt eigentlich einen ganz einfachen Grund. Diese Deep House Szene, die ist ziemlich blöd. es ist so, dass die Deep House Szene mittlerweile immer mehr dieser Mainstream Popkultur ähnelt. Zum Beispiel Ghostwriting ist ein ganz, ganz großes Thema. Generell diese Kommerzialisierung von Musik, dieses Musik als Geldquelle, als Finanzquelle, als Produkt. Ja. Und das sind Sachen, mit denen ich mich halt absolut nicht identifizieren kann. Zum anderen, auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass mich die Leute teilweise echt abschrecken. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, du spielst mal den Track vor. Und der wäre? Also den Track, den ich jetzt als erstes zeige, ist von Alex Q und heißt Endlich Frühling. Das war der erste Track, den ich damals gehört habe, der abseits von Deadmau5 und Electro House und so ein Blödsinn war. Und an dem Punkt habe ich mir gesagt, ey, was ist das? Es war so schön und so verspielt und richtig schön und toll und alles. Und da war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ey, das möchte ich auch machen. Alles klar, dann hören wir uns den mal an. Grundlage oder nicht auf Grundlage, sondern unter Inspiration von diesem Alex Q-Track hast du dann deinen ersten richtigen Deep House-Track produziert, ist das richtig? Genau. Und der heißt Neuanfang. Genau. Auch ein sehr treffender Name dann in der Hinsicht. Den hören wir uns jetzt einfach an, direkt danach. Ja, okay. Soundtrack war dann auch damals sozusagen dein erstes Digital Release, also bei iTunes, Beatport, auf so einer Compilation. Hast du dann irgendwann auch mal deine ersten Vinyls rausgebracht? Ja, als ich halt den Neuanfang-Track, den ihr gerade gehört habt, als ich den rausgebracht habe, ging das halt alles ja, relativ fix. Ich habe dann irgendwann über Umwege den Alex Q kennengelernt, mit dem, beziehungsweise Freunde vom Alex Q, die damals auch so ein Digital-Label hatten. Da habe ich dann meine erste EP rausgebracht über Beatport und so weiter, Focus. Dazu gab es ein Video von einem Freund von mir und daraufhin wurde ich angeschrieben vom Mojito, vom Pure Records, ob ich nicht Lust hätte, mal was für sein Label zu machen. Das ist noch im Aufbau. Ich würde dann das erste Release abgeben und habe ich ihm natürlich sofort geschrieben, dass ich dabei wäre, weil das natürlich auch für mich immer so ein kleiner Traum war, weißt du, eine kleine EP rauszubringen und so weiter. Mhm. So ist dann halt die Love EP entstanden. So, das war dann 2011. Mhm. Und gut, dann habe ich halt über den Mojito, der ja auch schon einige Jahre in der Szene, kann man sagen, beschäftigt ist. Über den habe ich dann halt auch so Leute wie zum Beispiel den Oliver Schoris kennengelernt, bei dem ich auch einen Remix veröffentlicht habe. Oder halt die Jungs von Ostwind Records, die sicherlich durch ihre ersten Releases von Kollektiv Turmstraße bekannt sind. Zum Beispiel Grillen im Park ist auf Ostwind rausgekommen. Mhm. Die habe ich dann halt über den Markus kennengelernt. Und die haben eben auch mehrere Sublabels, wo ich dann meinen ersten Remix auf Vinyl rausgebracht habe. Das war Athanaeus mit K-Hop. Ja. Ja, da habe ich meine erste Vinyl mit meinem Namen in der Hand gehabt. Das war sehr schön. Gut, dann hören wir uns einfach diesen Remix mal an. Dein erstes Vinyl-Release. Yay. Thank you. war so das erste Release bei dir, das erste physische Release. Und wie, also du warst ja schon bei einigen Labels. Du warst ja bei Pure Records, bei Ostwind Records. Du warst bei dem Record von Oliver Schoris. Genau, der Turnbeutel. Turnbeutel. Wie läuft das denn? Sprechen die dich an, wie jetzt bei Pure in dem Fall? Oder schreibst du dir auch mal an, ob du was bei denen releasen darfst? Oder wie funktioniert das? Das meiste, also bei mir ist das meiste wirklich dadurch entstanden, dass man mich halt angefragt hat. Oder dass das halt ja über Freunde von Freunden so gelaufen ist. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, das war auch noch 2011, auf jeden Fall ist das schon länger her, habe ich einen Remix gemacht für einen Freund von mir auf einem Label, was ich bis dahin halt gar nicht kannte. Und dann habe ich darauf aufbauend auf diesem Verhältnis noch ein Lied gemacht für die, was dann aber leider nicht rausgekommen ist. Aber naja, es ist, also eigentlich ist es so, dass man, dass die Labels die andere Künstler nach Remixen fragen, zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt ein Label habe und irgendein Freund von mir möchte da eine Platte rausbringen und sagt, hey, ich möchte gerne, dass ein anderer Künstler das neu interpretiert, so, dann ist es meine Aufgabe, in der Regel als Labelchef fremde Leute oder fremde Künstler anzuschreiben und denen halt ein Angebot zu machen. Hey, hast du nicht Lust, bei uns einen Remix rauszubringen und so weiter. Das ist bei mir halt nicht so der Fall gewesen, weil ich beim, also ich achte halt sehr darauf, dass ich nicht irgendwelche Leute an meine Musik lasse, sondern nur Leute, mit denen ich halt auch gut klarkomme. Der nächste Track, den wir hören, ist auch einer dieser Tracks, den du irgendwo gehört hast. Und zwar ist das Last Time von Moderat. Wo hast du den denn gefunden? Ja, ganz modern per YouTube. Also es wurde halt Anfang des Jahres wurde da ein sehr, sehr schönes Video von hochgeladen. Und Moderat setzt sich halt zusammen aus den aus Apparat und Mode Selector. Also sind auch eigenständige Künstler, die ich halt auch schon ein bisschen länger ab und zu schon mal verfolge. Und als ich halt gesehen habe, dass die mit Moderat, also mit ihrem gemeinsamen Projekt, wieder was Neues rausbringen, habe ich mir das natürlich angehört. Und dieser Song war halt, der hat in mir hat der irgendwas Besonderes ausgelöst. Ich kann es nicht erklären, aber das war ein ganz komisches, unbeschreibliches Gefühl. Dieses Lied hat mich halt sehr bewegt und hat ja noch nicht mal musikalisch inspiriert, aber ja menschlich. Dann hören wir jetzt Last Time von Moderat. When I was dead asleep behind towering walls, they built a world outside, and I missed a wake-up call. My stony breath calls. Sleep. ja auch neben dem eben schon angesprochenen Dr. Escher-Projekt noch ein anderes Nebenprojekt. Und zwar heißt das Nome. Genau. Mit wem machst du das denn? Das ist mit dem eben bereits erwähnten sehr, sehr guten Freund von mir, Maxwell Smart, der auch hier aus Aachen kommt. Ja, den Max habe ich halt kennengelernt auf einer, ja, Party ist jetzt übertrieben. Das war im Frühling, da gab es hier in der Nähe von Aachen, auf einer kleinen Waldlichtung, gab es halt so ein kleines Grillen und ein bisschen Musik dabei mit, keine Ahnung, 20, 30 Leuten. Und da bin ich halt zufälligerweise drauf gestoßen. Und ich als kleiner 15-jähriger Typ, der noch nie elektronische Musik live gehört hat, ist halt dahin gedackelt und ich kannte natürlich keinen, aber es war halt schön, es war einfach genau das, was ich halt hören wollte. Und der Max hat halt auch aufgelegt zu dem Zeitpunkt und habe ihm dann bei Facebook eine Nachricht geschickt, dass ich das ganz gut fand und so weiter. Und dann meinte er, ja, bla bla bla, hin und her. Dann hat er mich noch in seine Radiosendung damals eingeladen, die Under Construction. Dann haben wir uns zusammengesetzt, einfach mal ein bisschen Musik gemacht und jetzt sind wir halt beste Freunde. Und das ist also jetzt der Song, der damals lief, das ist der, den wir jetzt hören. Genau, das ist von Robert Babich, Dark Flower, im Joris Vaughn Remix. We'll be right back. Mit deinem Nebenprojekt oder ihr habt mit eurem Nebenprojekt Nome ja einen Remix rausgebracht und der wurde dann auch von einem recht bekannten Producer in seinem Set gespielt. Welcher Track war das denn und welcher Producer? Also das sind mein Freund Maxwell Smart und ich. Wir haben diesen Remix gemacht, weil ich halt den Mario von Ostwind Records kannte zu dem Zeitpunkt. Und er hat halt gesagt, hey Marius, hast du Lust, einen Remix für Ostwind zu machen? Und ich so, ja klar, auf jeden Fall. Und ja, das hat sich dann halt so ergeben, dass ich den mit dem Max zusammen gemacht habe und dass wir uns dann halt einfach, um das ein bisschen zu differenzieren, uns ein eigenes Pseudonym, Nome, zugelegt haben. Und ja, dann haben wir halt diesen Remix produziert und haben uns den Kopf zerbrochen, wie wir aus dem Original das Beste rausschneiden und neu anordnen, weil das Original halt eine komplett andere Richtung war. Und ja. Auf jeden Fall haben wir das dann halt irgendwie hinbekommen, sodass wir halt am Ende zufrieden damit waren. Haben den abgeschickt, dann ist er rausgekommen im Januar letzten Jahres, glaube ich. Und auf einmal, so im Sommer irgendwann, ruft mich der Max an. Hey, Marius. Ich so, ich war halt zu dem Zeitpunkt im Bett und habe geschlafen. Dann, der Josef Capriati hat unseren Nome-Remix gespielt. Und ich so, wie? So, also ihr müsst halt wissen, Josef Capriati ist halt, spielt halt normalerweise richtig harten Techno. Also der ist mit Adam Beyer zum Beispiel, ist der immer unterwegs und spielt Back-to-Back. Bringt sehr viel auf Drumcode raus, also ist wirklich relativ harter Techno. Und wir hätten halt als letztes erwartet, dass er diesen Track spielt, weil er eben so melancholisch ist und ruhig und absolut nicht Techno. Ja. Auf jeden Fall hat er halt diesen Track gespielt. Da gibt's auch ein Video von, wo wir halt dann drauf aufmerksam geworden sind. Und da sieht man halt auch, dass er den Track nicht nur spielt, sondern dass der Track bei ihm persönlich auch irgendwas ausgelöst hat oder dass er ihn berührt hat, wie auch immer. Und dann war es halt so, dass er den nicht nur einmal gespielt hat. Nee. Er hat den dann insgesamt, glaube ich, auf 4 Festivals oder so gespielt. Und jedes Mal dachten wir uns so, Alter, was geht denn ab? Auch und vor allem auch noch als Closing-Track, ne? Also das ist genau, ja auch nochmal eine besondere Ehre sozusagen, sein Set damit zu schließen. Genau. Und als wir dann das Video von dem Set vom Awakenings Festival gesehen haben, da dachten wir halt, wow. Also das war wirklich eine sehr, sehr, sehr, sehr große Ehre für uns. Das hätten wir niemals mit gerechnet, dass so ein Künstler, der halt so sich von unserem Sound unterscheidet, dass dieser Künstler diesen Remix spielt. Ja. Habt ihr da noch andere Projekte mit eurem Nome-Projekt geplant? Ist da irgendwas in Planung? Wir sind so unendlich faul, Mann. Ja gut, wir machen schon Musik, aber das ist dann immer so Skizzen. Also fertige Sachen sind dann seitdem nicht mehr rausgekommen. Bis auf einen weiteren Remix für Marc Popke. Den kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch. Das ist ein Berliner. Da haben wir halt auch vor einem guten Jahr dann einen Remix rausgebracht. Ja. Wie lange dauert es denn überhaupt, wenn man so einen Remix sich vornimmt? Wie lange dauert das, bis man den vom Anfang bis Ende, wie lange dauert das, bis man den produziert hat? Das ist bei allen Leuten ist das komplett unterschiedlich. Ich kenne Leute, die also bei mir war es zum Beispiel schon mal so, dass mir jemand einen Remix gemacht hat. Ich habe die Spuren sonntagsabends rausgeschickt, also die einzelnen Elemente, und hatte, ich glaube, Donnerstag hatte schon die fast fertige Version. So. Ja. Bei Max und mir ist es halt so, dass wir uns immer extrem viel Zeit lassen und bei Max und mir ist es halt so, wir gehen vielleicht zu sehr, aber wir gehen halt sehr verkopft an die Sache ran. Das heißt, wir überlegen uns genau, welche Elemente wir rausnehmen aus dem Original, wie stark wir die verfremden. Und für den Nomé-Remix haben wir insgesamt, ich glaube, 3 Monate gebraucht oder so. Was aber auch daran liegt, dass wir uns halt insgesamt nur 5-mal getroffen haben oder so. Und wie gesagt, es ist immer unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel auch schon Lieder innerhalb von 24 Stunden gemacht, die halt so gut wie komplett fertig waren, wo ich halt nur nochmal am nächsten Tag mit Feinheiten, mir noch Feinheiten anhören musste. Und mal gibt es Sachen, die zum Beispiel ganz anders anfangen oder die halt in ihrer Ursprungsversion komplett anders klingen und am Ende halt ein ganz neues Lied ergeben. Oft habe ich so, dass ich eben irgendeine Idee habe, ich stehe dann wirklich nachts auf und setze mich an den Rechner und mache Musik. Dann habe ich halt irgendwelche Ideen, zum Beispiel einen Schlagzeugloop, der mir eingefallen ist, oder irgendeine Melodie oder irgendein bestimmtes Element nur. So, und das speichere ich dann alles ab. Und oft mache ich es dann so, dass ich dann irgendwas Neues anfange und denke, ich hatte doch mal diesen Schlagzeugloop, den ich mir gebastelt habe. Wenn ich den drunter lege, vielleicht hört sich das gut an. Und so recycle ich quasi ganz viele alte Projekte, die, ja. Gut, bevor wir dann den letzten Track von euch, von Nomé, den Nomé-Remix von Avantgardistisch von Mal Los hören, kann ich schon mal ankündigen, dass du netterweise auch ein Set aufnehmen wirst für Back-to-Back. Yay. Das wird dann als Bonusmaterial veröffentlicht werden. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da wirst du dann ein paar Tracks reinbringen, die dir sehr gefallen. Genau, also es wird weniger sich auf ein normales DJ-Set beschränken. Das heißt, ich werde nicht nur Deep House spielen oder Tech House oder wie auch immer man das bezeichnen mag, sondern ich werde halt versuchen, alles, was mich so inspiriert, irgendwie zusammenzuwürfeln, dass es am Ende gut klingt. Ja, und zwar noch aktuelle Releases. Was ist denn da am Start bei dir? Letzte Woche, also wenn ihr das hören werdet, ist es wahrscheinlich schon einen Monat her, ist die Curly EP auf Ostwind Records rausgekommen. Könnt ihr euch auch die Vinyl von mir aus zulegen oder auch nicht, je nachdem, ob ihr es wollt oder nicht. Und dann ist noch geplant ein Track auf Pure, Sweet Chocolate, der auch schon 3 Jahre, glaube ich, jetzt alt ist. In der Ursprungsfassung ist er, glaube ich, schon 3 Jahre alt oder 2,5 Jahre. Auf jeden Fall ist er ein sehr alter Track von mir. Den kann man auch schon hören auf der Soundcloud-Seite. Genau, gesehen, ne? Wenn ihr bei Soundcloud Pure Records eingebt, dann solltet ihr den Track finden. Der wird demnächst auch noch auf Vinyl rauskommen. So gegen Sommer. Ja, super. Dann würde ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank sagen, dass du dir Zeit genommen hast für das kleine Interview, für die kleine Session hier. Und dich kann man ja sicherlich auch irgendwo liken bei Facebook, bei Soundcloud. Weißt du deine Adresse da? Einfach Marius Drescher suchen. Und abonniert, hörenswert, Facebook, gefällt mir drücken, was auch immer. Sehr schönes Format. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und ihr hört jetzt den letzten Track, den Nomé-Remix, also unseren Remix, zu dem Track Avantgardistisch von dem Künstler Malos. Schönen Abend noch.